Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Wir haben sozusagen noch einen zweiten Teil nochmal zum Thema, werden Leute durch Arbeitslosigkeit Faschisten? Das ist sozusagen unser angekündigter Bonustrack. Wir würden jetzt aber vorschlagen, erst nochmal dieses Referat zu diskutieren und dann nochmal kurz das und das dann zu diskutieren, weil das zwei Themen sind, die zwar ein bisschen zusammenhängen, aber jetzt, glaube ich, wird das sonst blöd, weil wir dann alles durcheinander diskutieren. Also ich würde vorschlagen, dass wir jetzt den Vortrag jetzt erstmal diskutieren. Also gibt es jetzt echt keine Einwände oder Anmerkungen oder sowas? Ja, der Referent hat halt gesagt, dass, ich wiederhole jetzt einfach nur, was du gesagt hast, dass die Sozialleistungen von den Nazis dazu benutzt wurden, eine Kriegsbereitschaft unter den Deutschen herzustellen. Und du hast jetzt aber gesagt, da könnte ein Faschist genauso gut sagen, nee, das haben wir jetzt als Selbstzweck gemacht, damit es dem deutschen Volk besser geht. Und einfach nur nochmal, wie begründest du das, also wie kannst du das beweisen, dass es tatsächlich dazu da war, um eine Kriegsbereitschaft herzustellen? Also beweisen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, in Mein Kampf hat Hitler klipp und klar geschrieben, es ist klar, dass der Großteil der Menschen in seinem Leben immer Verzicht leisten muss und hart arbeiten muss und das ist nun mal so und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil das sorgt dafür, dass die Leute auch opferbereit und dienstleistungsfähig sind. Also sozusagen die harte Schule des Lebens ist wunderbar geeignet für den normalen Menschen, aber da ist ihm dann auf, da wurde er dann zum Sozialkritiker. Wenn die Leute nicht mehr ihren Lebensunterhalt verdienen, dann werden sie natürlich anfällig für diese ganzen Kommunisten, hinter denen Hitler dann ja die Juden gesehen hat. Und da hat er gesagt, deswegen braucht ein nationaler Staat als Fundament einer Arbeiterschaft, die einigermaßen zufrieden sind. Jetzt, ich kann auch weitermachen. Also ich sag mal, wenn der Göring als Chef vom Vierjahresplan gesagt hat, Kanonen statt Butter, dann hat er nicht irgendwie gesagt, Leute, lass uns mal Krieg führen, damit wir den Kaviar und die Gänsestopfleber aus Frankreich kriegen, sondern er hat gesagt, wir wollen Krieg führen. Dass die Nazis sich Gedanken gemacht haben über die Versorgung der Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs, damit es keine Unzufriedenheit gibt, das stimmt. Und das unterscheidet die Nazis sogar von der kaiserlichen Herrschaft im Ersten Weltkrieg, die waren nämlich zu blöd, sich darüber Gedanken zu machen. Die haben nämlich erst Mitte 1915 angefangen zu überlegen, hui, wir führen gerade einen Krieg, vielleicht müssen wir die Bevölkerung auch versorgen. Da waren die Nazis von Anfang an entschlossen, Krieg zu führen, haben sie auch von Anfang an die Planung so gemacht, dass die Versorgung der Bevölkerung so einigermaßen gesichert sein soll. Und das haben sie ja dann auch mit ihren tollen Nahrungsmittelkarten gemacht, wo jeder unterschiedliche Punkte gekriegt hat und so weiter und so weiter. Und das muss man auch nochmal klar sagen, was Hitler als sozusagen als das zentrale Gütekriterium der Arier entwickelt hat in seinem Buch, das ist, die sind in der Lage, die sind so heldisch, dass sie sich umbringen lassen für ihr Volk. Das sollte genau das Tolle an ihnen sein. Man sieht, der Mann ist nie hingegangen und hat gesagt, Sozialleistungen super an sich, Wohlleben der Einzelnen, darum geht es mir. Das ist nicht das Programm von den Nazis gewesen. So haben die, kann man auch auf deren Wahlplakaten und sonst was auch zeigen. Das war nicht deren Ding. Handlung selber, die stehen doch fundamental im Dienstleisten für die Nation, darin, dass die Leute das jetzt machen können. Der Hauptschlager, auf welche Sozialleistungen hat ein deutscher Volksgenosse Recht? Haben die Nazis gesagt, arbeiten können, unmittelbar das Dienstleisten. Zweite Sozialleistung, dafür das tägliche Brot, wenn er da auch arbeiten kann. Und ihr Programm der Entspannung, der Erholung, der Entwicklung, für das deutsche Volk, haben sie genannt, Kraft durch Freude. Also dann hat der Gedanke, worin besteht eine Sozialleistung, war gleich unmittelbar bezogen auf, ja, damit dass sie ihre Funktion erfüllen können. Eigentlich auch bekannt von heute ein bisschen. Und jemand gemeint, weil es jeden braucht, weil jeder anpacken soll, soll es auch für alle gelten, dieses Programm arbeiten, damit man dann was getan hat und sich freuen kann, bis man es gemacht hat. Gut, jetzt gab es hier vorne noch eine Wortmeldung, die besteht noch, oder? Nicht mehr. Nee, hier vorne. Gut. Also es gibt, gab es auch übrigens schon damals, wohl die Theorie, eigentlich wollte der Nationalsozialismus noch was viel Radikaleres und dann hat Hitler die wahre Idee ans Großkapital verkauft und jetzt müsste man nochmal den wahren nationalen Sozialismus machen. Aber wenn man sich das durchliest, egal ob man jetzt sich heute die NPD-Sachen durchliest oder damals den Strasser oder man kann sich auch gerne irgendwelche ausländischen Faschisten dazu angucken, egal ob das Volksgemeinschaft, korporativer Staat, nationaler Sozialismus, nationaler Syndikalismus und was nicht alles heißt. Die Grundidee ist dahinter immer nicht die Abschaffung einer kapitalistischen Ökonomie, in der es weiterhin die Interessensgegensätze gibt, sondern die sozialmoralisch, also sozusagen die staatliche Betreuung und die Verpflichtung darauf, alle sollen zusammenwirken. Und dabei soll es um Höheres gehen als um so langweilige Dinge wie gutes Essen, gutes Trinken und all die anderen schönen Bedürfnisse. Das ist der gemeinsame Wesenszug. Und ich würde auch sagen, das ist also theoretisch, mögen die Nazis das total wichtig nehmen, ihre Unterscheidung, und die hauen sich dann ja, glaube ich, auch hin und wieder da, ob man dem Hitler die Treue halten soll oder nicht. Ich würde aber sagen, also vom Eigentlichen her, was der Grundsatz ist, macht es keinen großen Unterschied. Man wird vermutlich die einen, wenn man eben halt über den Hitler herzieht, nicht so richtig erreichen, weil sie dann immer sagen, ja, wir finden ja den Strasser viel besser oder den Mussolini oder was weiß ich, wen sie jetzt gerade toll finden. Das ist dann vielleicht, also man sollte zielgenau agitieren, aber ich würde sagen, theoretisch macht das keinen großen Unterschied, was die da vertreten. Ach so, ja, dann red doch einfach. Ja, ich würde mal eben direkt was zu sagen. Da kann ich dir jetzt nicht so ganz zustimmen. Und zwar nicht, weil ich das nicht lustig finde, Esoterikern sowas um die Ohren zu hauen. Oder das ja auch manchmal ganz amüsant ist, sich anzugucken, dass die Nazis echt 5 oder 3 Expeditionen nach Tibet geschickt haben, um die Kugel in der Weltkugel zu finden, weil sie hofften, da treffen sie jetzt noch die Arier, die ihnen den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen helfen. Ich würde aber das nochmal anders sagen. Um den Steiner zu kritisieren, da brauche ich die Nazis nicht. Den kann ich einfach so kritisieren von dem, was der sagt, was der denkt. Da muss ich nicht dauernd den Verweis darauf machen und mich auch gar nicht lange rumstreiten, ob die armen Anthroposophen nun im Dritten Reich verfolgt wurden oder nicht. Die einen wurden verfolgt, die anderen nicht, jeweils danach, wie gut sie sich angepasst haben. Sondern der rassistische Dreck, den die anthroposophische Theorie darstellt, da brauche ich keinen Hitler für, da brauche ich keinen Gobineau für, den kann ich einfach so kritisieren. Und das Zweite ist eben, man sollte ein bisschen vorsichtig sein damit, diese ganze Esoterik-Geschichte dient nämlich immer dazu, Bebilderung des Arguments, die waren völlig wahnsinnig. Damit wird immer ausgegliedert, naja, klar waren die irgendwie schon teilweise ziemlich durchgeklackert, aber das waren erstmal vor allem sehr ordentliche bürgerliche Nationalisten, die ziemlich klar zu Ende gedacht haben, was in der Weimarer Republik noch ganz andere Leute gedacht haben, und zwar von ganz links bis ganz rechts. Und die Faschisten heute sind auch nicht einfach nur durchgeschossene Wahnsinnige, sondern die sind Verlängerung, Radikalisierung von dem, was hier üblich ist. Also ich will nur sagen, es ist mir zu, Ich sehe eine Gefahr da drin, die einfach immer nur alle als Psychopathen abzutun. Ja, da hinten gab es auch noch eine Wortmeldung. Ich glaube, bei den Faschisten gab es genau wie überall Sono und Sohne. Aber das finde ich aber nicht. Okay, ich habe dich jetzt gesehen, rede einfach. Wenn nochmal zu Alfred Rosenberg, ich habe ein Buch von ihm, ich lese das gerade, das ist das Hauptwerk von ihm, der Mythos des 20. Jahrhunderts. Und ich muss sagen, das ist totaler Blödsinn, aber es ist nicht viel verrückter als das Christentum. Also es ist einfach nur eine Religion hinter der jüdischen Ideologie, die sich auf die Rassenlehre bezieht, die sich auf Zarathustra bezieht, die sich auf Atlantis bezieht, die behaupten, dass die Arier aus der Stadt kommen, die Atlantis heißt, die jetzt, wo jetzt der Nordpol sein soll. Es ist schlichtweg Blödsinn, aber ich würde nicht sagen, dass man deswegen verrückt ist, weil andere religiöse Menschen sind ja auch nicht verrückt. Also über den Rosenberg haben sich übrigens die Nazis teilweise selber schon lustig gemacht. Wenn man wissen will, wie die Nazis ticken, dann sollte man meinen Kampf lesen, und zwar von vorne bis hinten. Das ist zwar nicht besonders gut strukturiert, das Buch, das stimmt, aber die Gedanken, die da drin sind, die haben eine Struktur und die erkennt man auch. Und man erlebt einige unerfreuliche Überraschungen darüber, wo man sagen kann, diese Textzeile, etwas moderner formuliert, könnte man da und da locker unterbringen. Also Hitlers Theorie darüber, wie ein Mensch wird, was er ist, nämlich Zusammenspiel von Umwelt und Genetik. Total modern. Der ist ein richtiger Umweltanlagetheoretiker. Ich kann wirklich nur empfehlen, dieses Buch mal durchzulesen und sich klar zu werden, die Unterschiede zwischen bürgerlich-demokratischem Nationalismus und Faschismus, sie sind nicht so groß. Das Einzige, was man sagen muss, ist, dass Hitler sehr, sehr konsequent bestimmte Sachen zu Ende gedacht hat. Gut, jetzt du da hinten. Also Prognostik ist nicht so mein Ding, muss ich mal ehrlich sagen. Also das finde ich, momentan sieht nichts danach aus, als ob das deutsche Kapital das auch nur nötig hätte, das im Entferntesten in Erwägung zu ziehen, dass so ein Programm sinnvoll ist. Und nee, also auf die Antwort kann ich dir keine, also auf die Frage kann ich dir keine Antwort geben. Also da muss ich dir jetzt mal ein bisschen widersprechen. Also es ist natürlich schon so, dass auch Kapitalisten als einzelne Bürger natürlich auch genauso behämmerte Nationalisten sein können und sind, wie alle anderen auch. Und es gab natürlich jede Menge Unternehmer, die gesagt haben, vor 33 bereits, also als der Staatsapparat mal etwas anders getickt hat, wir bräuchten eigentlich einen Faschismus. Das gibt's schon. Es gibt ja auch heute noch irgendwelche Unternehmer, die der NPD Geld spenden. Das gibt's ja alles. Aber deswegen halte ich es trotzdem für völlig sinnlos, darüber nachzudenken, wann das Kapital wieder mal auf die Idee kommen könnte, Faschismus zu machen. Viel spannender finde ich die Frage, wie setzt sich mitten in dieser wunderbaren Demokratie bestimmte Überlegungen durch, die zum Beispiel zu Faschismus führen, aber auch einfach dafür sorgen, dass der Laden weiterläuft, wie er läuft. Gut, jetzt du da hinten, da war irgendwo noch eine Wortmeldung. Ja. Das sind für mich ja in dem Fall, und glaube ich schon, dass das Faschismus dann stellt, wahrscheinlich eine Position oder zu nur ein demokratischen Staat mit ihm, das Partikularinteresse im Sinne von reformistischen Projekten oder von Ideen, dass im freien Spiel der Kräfte auch die Kontrolle die Möglichkeiten haben sollen, höhere Löhne zu fordern und ähnliches, das wird ja hier beschränkt im Gegensatz zum normalen demokratischen Regime. Das ist ja durchaus erfolgreich. Tatsächlich war Deutschland das einzige Land, das nach der Wirtschaftskrise, in der eben die realen Löhne zumindest weder die neuen Arbeitbaren gestiegen sind, verhindern konnte, dass die realen Löhne weiter steigen, sondern gegen die Gesellschaft sehen können. War jetzt die Wirtschaft nicht verboten, weil das, was der Wirtschaft eingeführt wurde, in der Zeit der staatlich festgesetzt wurde. Also diesen Unterschied finden wir schon, da sehen wir schon, dass ein Projekt war der 20. um die nationale Kreditrate in Deutschland zu steigern, weil die mit den bürgerdemokratischen Regimes nicht mithalten konnte. Also nicht in der Lage war, das Projekt der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, sprich auf der Konkurrenz gewinnen zu können, gegen Stärke auch in der Ansicht des 20. Staaten. Und hier in der Lage war, gegen die sonstigen Zeiten der Realen einzuführen. Und der Hegel wäre schon. Aspekt, den wir durch die Zeitung des Reden auf der Verschützung zu den Thesen, die er der Vortrag hat, denken müssen. Das war es. Gut, es gab jetzt recht viele Wortmeldungen. Ich würde sagen, wir machen dann auch schnell weiter mit denen, nämlich du jetzt erstmal. Ja, ich. Ich möchte zu den beiden Wortmeldungen da und zu deiner gerade noch eins sagen. Ich habe auch nicht gut verstanden, wie du dem da hinten widersprochen hast. Es ist doch ein Unterschied, ob man sagt, die Unternehmerschaft hat dem faschistischen Programm einiges abgewinnen können. Und natürlich sagen dann auch Unternehmer als Wähler, dann wähle ich die. Vielleicht auch als Lobbyisten, dann sage ich, die sollen rankommen oder denen zahle ich Geld. Aber die Behauptung war erstmal, und glaube ich auch voll in deinem Vortrag genauso, es war nicht das deutsche Kapital, das den Faschismus gefordert oder errichtet hat. Es war eine Volksbewegung, die gegen den schwachen Staat gekämpft hat. Und da hat das Kapital vielleicht irgendwann mal Geld dazu gespendet. Aber wenn es da eine Massenüberzeugung gegeben hätte, die sich dann militant durchgesetzt hat gegen andere politische Richtungen im Land. Ohne die Massenbasis, ohne dass es der Staatsbürger ist, der da aktiv wird, kann es das Kapital nie gewesen sein. Das Kapital hat dann, ja, mit den neuen Bedingungen kalkuliert und sie auch ganz akzeptabel gefunden. Dabei muss man sogar noch sagen, das war jetzt das zweite zu deinem Gedanken mit der Profitrate, ja. Faschismus wäre ein Projekt zur Steigerung der Profitrate in Deutschland, weil die gegenüber den erfolgreichen großen Nationen nichts hergemacht hat. Ein bisschen liegt da auch ein anderes Kalkül zugrunde. Das ist, man kann das nicht fassen als, oder man erwischt das faschistische Wirtschaftsprogramm nicht gut, wenn man sagt, die haben die Profitrate steigern wollen. Ich will mal sagen, wie ich es meine. Die Faschisten haben gesagt, sie haben nichts gegen den Profit. Ja, ihr Sozialismus, war deine Rede und so, ihr Sozialismus, der hat nichts gegen den Profit. Aber wenn der Profit zum Hindernis der Benutzung der nationalen Arbeit wird, das darf er nicht. Das hat dann ein paar Konsequenzen gehabt. Eine Konsequenz, man hat dem Finanzkapital seinen Internationalismus verboten. den Vergleich der Profitraten nämlich, wobei Profitrate schon sehr politökonomisch gefasst ist, den Vergleich der Renditen, der mit verleihbarem Geld zu erzielen ist, den haben sie ihnen verboten, indem sie gesagt haben, das Finanzkapital bleibt daheim und geht nicht nach New York und sonst wohin. Das haben sie ja als, dann als der nicht vaterländische jüdische Bankier trägt das Geld ins Ausland, macht Deutschland arm, indem er das Geld wegschafft. Das war eine Seite des Verbots. Manche Geschäfte sind also nicht erlaubt worden. Nach der anderen Seite hin ist Nichtbenutzung der nationalen Arbeit durchs Kapital vom faschistischen Staat nicht verboten, sondern einfach korrigiert worden. Soweit die Unternehmer die nationale Arbeit nicht nutzen können, macht es der Staat selber. Er bringt die Arbeitslosen an die Arbeit, indem er einen Arbeitsdienst organisiert, indem er lauter Soldaten der Arbeit, also die Arbeitslosen zu Soldaten der Arbeit macht und ihnen ja, nationalnützliche Arbeit abverlangt und dafür eine warme Suppe gibt. Dieses Programm passt in eine kapitalistische Demokratie nicht rein. Denn nach den Maßstäben, wenn die Maßstäbe sind, was sich profitlich lohnt, ist lohnend, dann muss man sagen, dann sind 5 Millionen Arbeitslose kein Verlust, denn die anzuwenden lohnt sich ja nicht. Wenn in der Nation also der Gesichtspunkt des kapitalistisch erwirtschafteten Geldes wirklich als allerletzter Gesichtspunkt gilt, dann lohnt es sich nicht, die 5 Millionen Arbeitslosen an die Arbeit zu bringen, es sei denn, man macht es wie Hartz IV, man verbilligt sie so, dass sich dann Pin Group und solche Unternehmer finden, die sagen, naja, wenn ich sie für 3 oder 5 Euro kriege, dann ist es auch wieder profitlich, diese überflüssigen Menschen anzustellen. Haben die aber gar nicht gemacht. Insofern hatten die durchaus einen nationalen Nutzen im Auge, der nicht einfach zusammenfällt mit Wirtschaftswachstum. Das heißt, die haben längst an einen nationalen Gebrauchswert gedacht, an Leistungen der Arbeit für die Macht des Staates, die wichtig und nützlich ist, auch wenn sie sich in Geld nicht rechnet, sondern tatsächlich Geld kostet. Es waren halt Autobahnen zum Beispiel, mit denen man eben unter anderem schnelle Truppentransporte machen konnte. Und das Ganze war sehr schnell ein Vorkriegsprogramm, wo der Staat, das war die andere Hälfte von dem Profit als Hindernis der Benutzung der nationalen Arbeit nicht gelten lassen, die andere Hälfte war, man bezahlt den Unternehmern einfach von Staats wegen für sie lohnende Preise. So räumt man den Profit als Hindernis der Beschäftigung aus dem Weg. Indem er als Staat sagt, na dann zahle ich die lohnenden Preise. Das haben sie gemacht und dann haben sie auf die Weise haben sie die Staatsschuld als den großen Hebel der Staatsmacht in wirtschaftlichen Dingen, fast möchte man sagen, entdeckt. Also was nach dem Krieg als Keynesianismus Wunder wie gelobt worden ist, war eigentlich eine Aktion, die die Nazis gemacht haben, aber nicht nur die. Alle großen kapitalistischen Staaten haben das in der Zeit gemacht. Aber was ich jetzt, mein Pointe war, Profitrate ist eigentlich nicht der letzte Gesichtspunkt, sondern da ist schon der Gesichtspunkt Macht der Nation begründen, diese Grundlagen der Macht stärken. Und da fällt mir jetzt noch eins dazu ein, obwohl ich muss mich ja beschränken mit dem Co-Referat. Kapitalisten sind immer Anhänger mächtiger Staaten, die ihnen vorteilhafte Geschäftsbedingungen gewähren können. Deswegen sind Kapitalisten in Deutschland mit dem deutschen Staat, der ihnen einerseits die Türen in die Welt öffnet, ihnen andererseits die freie Auswahl der Anlageplätze erlaubt, im Grunde hochzufrieden. Deswegen gibt es von der Seite des Kapitals her keinen Grund, warum ein anderer Staat her müsste. Ja, das war als Ausführung für den Gedanken, warum könnten die das wieder wollen? Die könnten es wieder wollen, wenn im Land Klassenkampf tobt, wenn im Land der Staat umstritten ist oder wenn ein verlorener Krieg passiert ist und dann die ganzen Machtmittel der Nation auch nach außen, mit denen der Staat dem Kapital den Weg bahnt, wenn die dahin sind, kaputt sind, dann ist so eine Staatsrettungs- und Krisenpolitik vielleicht am Platz, aber in einem erfolgreichen Staat, der dem Kapital die Welt öffnet, gibt es das Bedürfnis nicht. Es ist übrigens nicht so erstaunlich, dass umgekehrt in Russland das seine historische Größe verloren hat nach 89, das jetzt auf was Kleineres reduziert worden ist, dass dort die politische Jugend zu einem gewissen Teil richtig faschistisch ist. Ja, man müsste unserem Staat die alte Stärke wiederbringen, da nur so ist er eine Lebensgrundlage des Volkes. So kenne ich es wieder. Gut, da hinten in der letzten Reihe fast gab es vor einer ganzen Weile eine Wortmeldung. Besteht die noch? Ja, zwischendurch, also jetzt. Würde ich gerne, oder? Achso, ich wollte nur kurz sagen, wie viel Zeit noch ist, nämlich ihr hättet jetzt noch 25 Minuten nur als. 25 Minuten, das ist super. Also ich will noch mal was zu diesem Verhältnis Kapitalisten-Faschismus sagen, obwohl ich da ein bisschen was schon zu gesagt habe. Was ich vorhin klar machen wollte, ist, selbstverständlich sind Kapitalisten eben halt die Unternehmer, auch in der Überzeugung gewesen, die Weimarer Republik sei ein schwacher Staat und sie habe nicht die nötige Stärke, um das durchzusetzen, was eigentlich nötig wäre. Das ist übrigens ganz schön gemein gegenüber der armen Weimarer Republik. Die war nämlich ein richtig heftiger deutscher Nationalstaat, die haben das ganz effektiv gemacht, die Jungs. Aber das nur nebenbei. Es sollte nicht immer so viel Mitleid mit der armen Weimarer Republik, die ganz schwach und ganz unschuldig gewesen ist. Und dann kamen die bösen Faschisten. Die deutsche Außenpolitik war eine beinharte Angelegenheit, auch zwischen 18 und 33. Was die Kapitalisten partiell, und es waren so richtig Kapitalisten, denen gehört, da gab es so einzelne Männer, denen gehörten richtige Unternehmen. Die haben gesagt, ja, und zwar frühzeitig, teilweise, die Nazis, das ist eine gute Truppe. Die wollen mit den Kommunisten aufräumen, finden wir gut. Die wollen Deutschland groß und stark machen, finden wir auch gut. Und haben dann angefangen, das zu bezahlen und zu fördern und so weiter. Kann man auch nachlesen. Es gibt dieses wunderschöne Buch I Paid Hitler von Fritz Thyssen, wo er, der ist dann abgehauen, wo er so beschreibt, warum er die Nazis fördert. Das sagt aber eben nicht, dass erstens die Interessen von Kapitalisten und faschistischem Staat immer identisch waren. Und zweitens sagt das auch nicht, dass das der Grund war dafür, dass die Faschisten überhaupt an die Macht gekommen sind. Das sagt das beides nicht. Es gibt, wie gesagt, diese Sache, dass es Kapitalisten gab, die fanden das gut. Und es gab Kapitalisten, die fanden das total bescheuert. Aus politischen Gründen, aus ökonomischen Gründen, aus was weiß ich was für Gründen. Es gibt nicht die schlichte Interessensidentität. Was klar ist, für die Faschisten waren die Kapitalisten nur ein Mittel. Die sollten Profit machen, damit Deutschland groß und stark wird. Und das war auch, und das haben sie auch so klipp und klar gesehen, und da haben sie eine andere Sicht als demokratische Politiker drauf. Ja. Du wo sich jetzt der große Teil der Linken Sorgen darum machen, ob die jetzt ihre Parolen weggenommen werden. Wo ich erstmal dazu sagen möchte, wenn das die Parolen der Linken sind, dann können sie gut nicht gewesen sein, also wären sie erstens dynastisch und angriffsfähig. Und zweitens würde ich das total begrüßen, und dafür sind wir ja heute auch hier sozusagen zusammengekommen, wenn sich zum Beispiel Antifas, oder machen wir ja auch gerade, vermehrt im Gegenstand richtige Kapitalismuskritik bekommen. Und nämlich genau diese blödsinnigen Parolen der JM und der NPD kritisieren zu können und nicht immer Angst haben zu müssen vor verkürzte Kapitalismuskritik, oh Gott, die nehmen uns unsere Themen weg, soziale Fragen dann gestellt werden, weil sie dann nicht irgendwie automatisch bei der JM NPD. Also das ist total wichtig, ich meine ich nochmal, und dafür war es zu heute auch da, ne, von dem wir sagen, weil das beschäftigt euch mit Kapitalismus, damit ihr in der Lage seid, die dummen Parolen der Nazis zu kritisieren. Und es ist eine dumme Parole zu sagen, Arbeit statt Profite, weil Arbeit ist tendenziell erstmal nichts, was man unbedingt will, sondern Arbeit ist eine Naturnotwendigkeit, die muss man halt machen. Und dann auf die Idee zu kommen, von wie es Link jetzt eben gerade machen, oh Gott, die nehmen uns die Parolen weg, das ist ein bisschen sowas wie, ich weiß nicht, man kann sich auch selber nicht wirklich mal vorstellen. Davor möchte ich noch warnen. So, wenn es jetzt keine weiteren Fragen, Diskussionspunkte gibt, dann machen wir jetzt noch den Bonustrack Arbeitslosigkeit und Faschismus. Wir haben vorhin, also ich bin David von Jimmy Boyle, nur kurz Vorstellung. Wir haben vorhin ja schon so einen Grund gehört, was Faschismus führt, nämlich Tradition. Da gibt es noch eine ganze Menge anderer Gründe auf dem Markt, die dann so angeboten werden von sowohl Linken als auch Demokraten. Das deckt sich dann jetzt in meinem Vortrag leider so ein bisschen mit dem Vortrag von Decker, aber auch mit seinem Vortrag, wir haben den nicht zusammengeschrieben. Deswegen werde ich ein paar Sachen wiederholen wahrscheinlich. Also so die grundlegende Sache ist erstmal, es gibt so... In der bürgerlichen Presse wird halt oft gesagt, Arbeitslosigkeit im Osten, also der ganze Nazi-Terror im Osten, der kommt durch die Arbeitslosigkeit. Das ist ja erstmal, daran erschöpft sich das erstmal. Später kam noch was dazu wie, ja, da brauchst du noch Perspektivlosigkeit, Ich-Schwäche beziehungsweise autoritärer Charakter oder ähnliches. Das ist eigentlich der ganze Mangel dieser sogenannten Erklärung der Demokraten, ist eigentlich, der erschöpft sich in einem Mitleid für die Lage der Nazis und abstrahiert komplett von dem Gedankeninhalt dieser Leute. Weil, also die Ausgangslose erstmal, die Ausgangslage, Arbeitslosigkeit, das kann man ja schon mal festhalten, also schon die Nazis sollen 1933 auf die Arbeitslosigkeit zurückgegriffen haben. Das ist erstmal historisch nicht haltbar, weil die Masse der Arbeitslosen war bei der KPD und bei der SPD und logisch auch nicht, weil daraus, dass ich arbeitslos bin, folgert erstmal nichts, also kein bestimmter politischer Schluss. Ich kann dadurch A, entweder zum kompletten Gegner dieses Ladens werden, oder B, ich kann mein eigenes Versagen betrachten und sagen, oh, ich habe jetzt hier einen schlechten Job gewählt, ich bin in eine falsche Ecke gezogen, oder ich kann mir die Argumente von den Herrschenden einleuchten lassen und sagen, ja, ich muss jetzt mal gerade im Augenblick den Gürtel ein bisschen enger schnallen und dann wird schon wieder alles und ich finde schon wieder einen neuen Job. Oder C, ich kann auch sagen, ja, da muss irgendwer schuld dran sein. Und da mein Staat mir ja nichts Böses will, muss irgendeine andere Person oder irgendeine andere Institution dran schuld sein. Und dann wird man halt zum Nazi. Ich versuche das ein bisschen zu kürzen, weil es eigentlich alles nur doppelt den ganzen Abend sonst. Das Problem an dieser Erklärung fällt einem ja schon sofort auf. Wie kommt dann Lega Nord zustande in Italien? Woher kommen die ganzen Anwälte und so weiter bei den Republikanern und Beamten? Da scheint ja erstmal ein Widerspruch zu sein. Da gibt es dann das nächste Argument. Das könnte ja sogenannte radikale Besitzstandwahrung sein oder Wohlstandschauvinismus. Also der Wohlstandschauvinismus, der hängt dem Gedanken an, dass Wirtschaftsflüchtlinge und das Ausland schuld dran sind, dass es vielen Deutschen ziemlich mies geht. Da sortiert der Gegner des Auslands die Welt dann nur noch nach Nationen oder Staaten und nicht mehr in lohnabhängigen Kapitalisten, deren Interessen zwangsläufig aufgrund der Konkurrenz gegeneinander verlaufen. Er setzt seinen Staat an oberste Stelle und fordert, dass dieser und damit auch die Bürger dieses Staates selbst in der Konkurrenz der Nationen und im Reichtum der Welt gut abschneiden. Das gleiche Problem aber wie bei Arbeitslosigkeit gibt sich auch da wieder, dass jemand aufgrund dessen, dass er sagt, oh, ich habe hier ein bisschen Reichtum erlangt, dass er dann den politischen Schluss macht und zum Nazi wird, das ist halt überhaupt nicht gegeben. Da kann genau wieder alles andere draus folgern. Das heißt, da gibt's dann den Leuten fällt dieser Widerspruch auf und sagen, da gibt's noch was anderes. Da gibt's halt dann die DDR, der Antifaschismus der DDR, der war das Problem. Oder aber eine Ich-Schwäche, beziehungsweise autoritärer Charakter. Oder ein Versagen der Gesellschaft, die Eltern sind schuld und so weiter und so fort. Und die stehen halt offensichtlich teilweise im Widerspruch zueinander, die Thesen, oder die bauen aufeinander auf, ergänzen sich. Meine These ist, diese ganzen Erklärungen der Demokraten, aber auch bestimmter Linker, sind alle komplett falsch, weil sie nämlich von dem Inhalt des Gedankens, also dem Nationalismus der Leute, komplett abstrahieren. Denn das nicht Arbeitslosigkeit, Orientierungslosigkeit oder ein autoritärer Charakter lassen die Leute zu Faschisten werden, sondern die Radikalisierung des ganz normalen demokratischen Nationalismus. Wie das läuft, dass Leute sich mit ihrem Staat identifizieren, das haben wir jetzt schon genügend gehört. Ich glaube, das muss ich nochmal komplett ausführen, wie der ganz normale Bürger dazu kommt, dass er sagt, mein Wohl liegt im Wohl meines Landes. Ich meine, ja, das ist halt doof, weil es echt alles komplett das gleiche Normal ist, was wir schon gehört haben. Also, die Quintessenz ist ja eigentlich nur, also ich werde es abkürzen, im Nationalismus, die Wahrheit des Nationalismus ist also, solange einer nur brav, untertan und fleißiger Lohnsklave sein will, hat er guten Grund, seiner Nation und seinen Arbeitgeber fest die Daumen zu drücken. Ja, der ist ja gerade darauf verwiesen, sich den nationalen Erfolg und den Erfolg des Kapitals zum Maßstab seines Handels zu machen. Und das nicht, obwohl, sondern weil er nur eine abhängige Variable ist. Gerade weil seine Lebenserhaltung als lästiger Kostenfaktor zu Buche schlägt. Und der Schaden ist bei der ganzen Sache dann garantiert. Der Erfolg der eigenen Nation und des eigenen Kapitalisten führt nämlich nicht zum Leben im Luxus und Wohlstand, ist noch nicht mal eine Garantie für das Recht, durch Lohnarbeit sein Leben zu fristen, aber der Misserfolg, den die Nation dann hat, garantiert einiges an Beschwerlichkeiten. Und das ist das Zweckrationale an der Verrücktheit, sich in der Welt, wie sie ist, einzurichten und das Beste daraus zu machen. Und wie wird der demokratische Bürger dann zum Faschisten? Der übernimmt im Endeffekt diese ganze Menschensortierung erstmal, die der Staat an den Ausländern vornimmt. Das heißt, der Staat setzt auf loyale Staatsbürger und gibt denen mehr Rechte als seinen weniger Rechte. Nee, Moment, den loyalen Staatsbürgern gibt er natürlich mehr Rechte als den Ausländern, die natürlich erstmal per se, dem wird erstmal unterstellt, dass sie ja loyal zu ihrem eigenen Staat sind. So, und der Staatsbürger selber, der übernimmt dann diese Menschensortierung an den Ausländern. Und was eigentlich ziemlich blöd ist, weil er selbst nur eigentlich Material der staatlichen Konkurrenz ist. Der Staatsbürger dreht die Tatsache, dass er per Gesetz zum Deutschen gemacht wird, zu dem Befund um, er sei Deutscher, und dann ordnet er sich freiwillig in das nationale Kollektiv ein. Und denkt natürlich auch noch so in solchen Kollektiven. Das heißt dann, wir sind wir Deutsche, unser Land und so weiter und so fort und dreht im Endeffekt die ganzen Verhältnisse auf den Kopf. So, das ist ja auch klar. Ich meine, dieses Fehlurteil wird ihm eigentlich nahegelegt durch seine Alternativlosigkeit. Also wer Bengale, Franzose, Spanier oder Deutscher ist, der muss halt im Endeffekt Geld verdienen, der muss arbeiten und der muss auch die Selektion der Schule und der Universität und des Arbeitslebens durchlaufen. Und dieses muss, das deutet der Bürger dann um in eine Chance. Und der Zwang zum Geld verdienen, um zu überleben, wird dann verdreht in Mittel, dass es um den Staatsbürger selber gibt. Und die Sachzwänge, denen der Staatsbürger unterliegt, sind dann vom Staat eingerichtete Freiheiten. Fällt die ganze Geschichte dann für ihn ganz schön negativ aus. Das heißt, gibt er sich, wie gesagt, erstmal vielleicht selbst die Schuld, dass er so schlecht abgeschnitten hat, kommt dann zum Ergebnis, dass er selbst nichts falsch gemacht hat, dann stellt er den Staat auf den Prüfstand. Dann guckt er nach, was für Fehler hat die Politik gemacht oder die Regierenden. So. Jetzt fängt er halt an, nach Schuldigen zu suchen. Erstmal guckt er halt, was ist unterwegs auf dem Markt. Dann findet er erstmal die Ausländer. Die nehmen in Deutschland die Arbeit weg. Die kosten vielleicht sogar Geld, weil sie nicht arbeiten dürfen hier, als Asylsuchende. Oder sind selbst arbeitslos und kosten deswegen Geld, weil sie auch Hartz IV bekommen. Und dieses Geld könnte natürlich viel sinnvoller eingesetzt werden für seine deutschen Artgenossen. So, oder anderer Feind, das Ausland selbst, andere Staaten, die dem eigenen Land, die nur angetreten sind, um dem eigenen Staat das Leben schwer zu machen, was auch gern genommen werden, sind halt inländische Vaterlandsverräter, Kommunisten, Sozialdemokraten oder halt auch gern das jüdische Finanzwesen, was den Deutschen auspresst. Mit diesem Fahndungsstandpunkt nach dem Ausländischen oder dem Feindchen geht der Staatsbürger dann auf seine Umwelt los und dreht die politische Innen- und Ausländersortierung seines Staats um. Für ihn steht dann fest, dass erst einmal die Ausländer kein Recht auf Arbeit, Geld und Aufenthalt haben. Deutschland ist ein Privileg, ich bin Deutscher, ich habe ein Recht auf Vorzugsbehandlung, weil ich ein Deutscher bin. So, der Ausländer hat dieses Recht natürlich nicht. Das sieht man ja auch im Ausländergesetz. Mit dieser Einbildung ausgestattet, als Deutscher sei er etwas Besseres, egal ob er Arbeitsloser oder Rentner ist, kann man dann schnell zum Ergebnis kommen, dass eben die anderen diesen Staat als Deutsche eben nicht verdient hätten, also die sogenannten Ausländer oder die Kommunisten. Und schon kann er alle staatlichen Sortierungsgründe und Feindschaftserklärungen an die Ausländer nachvollziehen und zustimmen. So, damit ist der Faschist noch nicht ganz fertig. Nämlich der Übergang ist im Endeffekt, dass er sagt, mein toller Staat ist eigentlich ein Scheißstaat. Die Regierenden da oben machen eine Menge Blödsinn und jetzt kündige ich denen meine Loyalität auf. Der Nationalist, also der zum Faschist wird, der ist halt zum Ergebnis gekommen, dass Ausländer, Ausland, Vaterlandsverräter und im Endeffekt die Regierung selber ihn selbst, aber auch den Staat selbst, also Deutschland, kaputt macht. Und deswegen kündigt er ihm im Endeffekt die Gefolgschaft. Der hat also das Vertrauen in die politische Führung in dem Augenblick verloren und erkennt in dieser politischen Führung den Grund seiner Schädigung. Er wird halt in dem Augenblick zum enttäuschten Nationalisten. Und diese Enttäuschung ist der Grund für das faschistische Gedankengut. Und darum kommt es in allen Klassen und Schichten vor. Anlässe findet dieser enttäuschte Nationalist zuhaufen. Da gibt es halt arbeitslose Deutsche, Drogendealer, Homosexuelle, also was Sittenwidriges, oder halt Armut, wo neben, reiche Ausländer, wo nebenan arme Deutsche sind. Das heißt, der Faschist, der wünscht sich dann eine alternative politische Führung, die seinem Anspruch auf Deklassierung von Ausländern, die seinen Ansprüchen auf Deklassierung von Ausländern nebst dem Ausland selbst genügt. Also der Schritt vom Faschisten zum Nationalsozialisten, der das deutsche Blut vor Durchrassung schützen will und allerhand Undeutsches auch bei seinen Deutschen entdeckt, ist dann auch schnell gemacht. Aber das ist halt nicht Thema und da über Nationalsozialismus können wir vielleicht ein anderes Mal diskutieren, also den Unterschied zwischen Faschist und Nationalsozialisten. Also der Grund für, dass ich Faschist werde, ist halt nicht mein autoritärer Charakter, ist definitiv nicht meine Orientierungslosigkeit, sondern ist der Nationalismus. Das heißt, und das, weil es bei allen durchgesetzt ist in Deutschland. Weil die Leute sich im Endeffekt ihre miese materielle Lage nur nationalistisch beantworten, anstatt diesem kapitalistischen System aufzukündigen. Ja, sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe seit Jahren nicht öffentlich gesprochen und naja, okay. Also und es war etwas schwer, mit einem Text zu kürzen und nicht alles nochmal dreifach zu wiederholen, was wir vorhin schon gehört haben. Also nach dem Programm hätten wir jetzt noch 5 Minuten zur Diskussion, damit wir nicht komplett in Verzug geraten. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal groß diskutieren müssen, weil eigentlich ist das alles diskutiert worden. Mhm. Vorhin schon mit dem Herrn von Phase 2 über die Tradition. Da kamen die ganzen Argumente zum Nationalismus schon. Peter Decker hat eine Menge vorhin gebracht. Wir können das gerne nochmal von vorne aufbereiten, aber oder gut. Wir machen eine Pause. Okay. 20 Minuten würde ich sagen. Ja. Also dann 5 Minuten nach 6 geht es dann weiter mit dem letzten Vortrag, nämlich Klassenkampf statt Antifaschismus.